Drittes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Unterwegs redeten sie nicht viel, und immer nur war es der Zwerg, welcher anfing. Er wollte den Probst, der stumm mit denen alten Wildlederhandschuhen über den Knien gefalteten Händen dasaß, zerstreuen und erheitern. Nikolai Afanasjewitsch fing bald von diesem, bald von jenem an. Der Baross jedoch schwieg oder gab nur ganz kurze Antworten. Der Kleine erzählte, wie die Gemeinde um den Probst geklagt und geweint hätte, wie die Postmeisterin ihren Mann verprügeln wollte und stattdessen den Lehrer verprügelt hätte, wie dieser von den Besuchen überfolgt aus der Stadt geflohen sei. Aber der Alte schwieg und schwieg. Nikolai Afanasjewitsch sprach von Tabarossos Hause. Es wäre bald baufällig und müsse repariert werden. Seufzend meinte der Probst, für mich ist das alles nur Staub, und es ekelt mich, dass ich mein Herz dran hängen konnte. Der Zwerg fing von Apilla an, der immer einen Zeitvertreib zu finden wisse. Jetzt habe er zum Beispiel ein Hündchen zu sich ins Hause genommen, das er noch blind am Flussufer ausgesetzt gefunden und triebe immer neuen Spaß mit ihm. Mager doch, wenn es ihm Vergnügen macht, sagte der Probst leise. Nikolai Afanasjewitsch fuhr lebhafter fort. Ja, und es passieren ganz seltsame Geschichten mit diesem Hündchen, Vater Probst. Er hat diesen Hund, wie schon seine früheren, lachen gelehrt, und wenn er zu ihm sagt, lache, mein Hündchen, dann zeigt es gleich die Zähnchen. Nun macht ihm aber der Gedanke Sorge, wie er das Tierchen nennen sollte. Als ob dem Vieh nicht ganz gleichgültig sei, wie man es nennt, sagte der Probst scheinbar gelangweilt. Aber der Zwerg hatte schon gemerkt, dass sein Gefährte den Geschichten vom Diakon Apilla mehr Teilnahme entgegenbrachte als seinen sonstigen Reden und fuhr deshalb fort. Man sollte es meinen, aber dem Vater Diakon ist es nicht gleichgültig. Er ist nun mal so ein Charakter. Hat er sich erst in den Kopf gesetzt, dann hat er auch keine Ruhe mehr bei Tag und Nacht. Ich habe, sagt er, dies Hündlein bei einer besonderen Gelegenheit in sehr erregter Stimmung heimgebracht, und ich will, dass es zur Erinnerung an diesen Tag auch einen besonderen Namen habe. Einen Namen, wie er sonst nicht vorkommt. Der Probst lächelte. So kam Vater Apilla eines Tages zu mir nach Bladowasso geritten, hielt auf seinem Rosse vor meinem und meines Schwesterleins Fenstern an und rief mit Donnerstimme, Nikolascha, Hedda, Nikolascha. Ich dachte, Herrgott, was ist denn da passiert? Schaute zum Fenster hinaus und fragte, ist am Ende dem Vater Savilisch noch etwas Schlimmes widerfahren, Vater Diakon? Nein, entgegnete er, nichts dergleichen. Aber ich habe ein wichtiges Anliegen an dich, Nikolascha. Ich muss dich um Rat fragen. Um was handelt sich's denn? Rief ich hinunter. Macht schnell, wertester Herr, denn mir wird's kalt, wenn ich so lange am offenen Fenster stehe. Ich vertrage das nicht. Du hast dich, sagte er, von klein auf in herrschaftlichen Häusern umgetan und musst alle Hundenamen wissen. Da verlangt ihr zu viel, sagte ich. Ein jeder nennt es seinen Hund, so wie es ihm passt. Na also, schrie er zurück, dann leg mal los. Ich antwortete, der Name richte sich doch meistens nach der Rasse. Die Windspiele nenne man My Lord, unsere einfachen Hunde Barbos, die englischen Fanny, die kurländischen Charlotte. Aber, unterbrach mich der Vater Diakon, du sollst mir einen Namen nennen, der sonst nirgends vorkommt. Du musst einen solchen wissen. Herrgott, wie beruhige ich den Menschen nur, dachte ich. Nun, und was hast du schließlich gemacht? Fragte der Barosso neugierig. Ich fror derart am offenen Fenster, dass ich nur, um ihn schnell loszuwerden, meinte. Ich kenne noch einen Hundenamen, werter Herr, aber ich habe nicht den Mut, ihn euch zu sagen. Tut nichts, schrie er. Sag ihn ruhig. Kannte einen Herrn, dessen Hund hieß Wisi. Vater Apilla machte ein ganz verdutztes Gesicht. Was ist es für ein Unsinn? Bist wohl verrückt geworden? Nein, sagte ich, verrückt bin ich nicht. Ich weiß nur ganz genau, dass in Moskau ein Fürst einen Namen hatte, der hieß Wisi. Apilla Andrejewitsch geriet nun in fürchterliche Wut, gab seinem Pferd die Sporen, ritt hart an die Mauer heran und schrie, »Wie darfst du, alter schamloser Kerl, solche Dinge reden? Weißt du nicht, dass ich einen christlichen Namen trage und dass ich ein Diener des Altars bin?« Mit Mühe und Not konnte ich ihn beruhigen, Vater Probst, und ihm erklären, was es mit dem Wiesi für eine Bewandtnis hatte. Darauf schwang er sich auf sein Pferd, holte das Hündchen aus seinem Pelz, wo es verborgen gehalten hatte, raus und rief, »Guten Tag, Wiesichen!« und sprengte fröhlich von dannen. »Das große Kind«, sagte Savelisch lächelnd. »Ja, er muss immer spaßen.« »Tadle ihn nicht. Das Kind muss ein Spielzeug haben, damit es nicht weint. Er hat eine schwere Last zu tragen. Rundherum liegt alles in tiefstem Schlaf, und in ihm brennen 1000 Leben.« »Sehr richtig. Ich kann mir auch gar nicht denken, wie er einmal sterben wird.« »Ich auch nicht«, meinte der Probst lächelnd. »Er ist die verkörperte Verneinung des Todes. Was aber wurde aus dem Wiesi?« »Ja, was meint ihr wohl? Seinetwegen gab es noch Zank und Streit ohne Ende. Es konnte ja auch gar nicht anders sein. Vater Diakon hatte sich nämlich Folgendes angewöhnt. Wenn er besonders große Sehnsucht nach euch bekam, nahm er sein Wiesichen auf den Arm und begab sich zur Poststation. Dort setzte er sich vor die Tür und wartete. Kaum zeigte sich nun ein vornehmer Reisender oder eine Dame, so sagte er gleich, »Lache, mein Hündchen!« Und das kleine Vieh lachte. Das machte den Reisenden Spaß, und sie fragten, »Wie heißt denn das Hündchen, Herr Pfarrer?« Er antwortete, »Ich bin kein Pfarrer, sondern bloß Diakon. Meinen Pfarrer haben die Hunde gefressen.« »Wie heißt denn aber das Hündchen?« fragten sie erneut. »Das Hündchen, das heißt wie Sie.« Auf diese Weise geriet er mit allen in Streit. »Ich will sie so alle ins Gesicht Hunde nennen«, sagte er, »und der Friedensrichter kann mir doch nichts anhaben.« »So nimmt er Rache für euch, Vater Savelisch, aber was er eigentlich damit erreicht, das bedenkt er gar nicht. Dem Vater Zachary ist es seinetwegen schon einmal schlimm ergangen. Der Probst sah den Hund bei ihm und fragte, wie er hieße. »Er heißt wie Sie, Hochwürden«, sagte Zachary und zog sich einen ernsten Verweis zu. Savelisch lachte Tränen. »Dieser ehrliche Zacharia ist köstlich. Ein Gefäß Gottes und ein Beter, wie ich keinen zweiten gesehen. Ich sehne mich, ihn wieder zu umarmen.« Von der Anhöhe, welche die Reisenden jetzt erreichten, ward plötzlich die ganze Stadt sichtbar. Diese alte, eigentümliche Stadt, die für der Barroso so viele Erinnerungen barg. Sie überkamen den Alten mit einer solchen Macht, dass er sich zurücklehnen und die Augen schließen musste, als hätte ihn zu grelles Sonnenlicht geblendet. Sie ließen den Kutscher langsamer fahren, denn erst, wenn es dämmerte, wollten sie in der Stadt sein. Als sie im Halbdunkel mit dem Eisenring gegen das wohlbekannte Tor schlugen, ertönte von innen Apillas Stimme. »Retta!« Der Barroso wischte sich eine Träne aus dem Auge und bekreuzigte sich. »Wer denn sonst als ich und Vater Savelisch?« antwortete der Zwerg. Der Diakon schrie laut auf, flog die Verandastufen herunter, öffnete das Tor weit, rollte wie eine Lawine in den Wagen hinein und umklammerte den Hals des Probstes. So saßen beide umarmend im Wagen und schluchzten lange und bitterlich, während der Zwerg daneben stand und seine sanften, befreienden Tränen leise mit der kleinen, froststarrten Faust wegwischte. Als der Diakon sich ausgeweint hatte, fing er an zu sprechen. Beinahe hätte er nach Natalia Nikolaevna gefragt, aber er besann sich noch im rechten Augenblick und gab dem Gespräch schnell eine andere Wendung, indem er dem Probst das Hündchen zeigte, das zu seinen Füßen spielte. »Das ist mein neuer Hund, der Probst, mein Wiesichen, ein ganz famoses Vieh. Er braucht ihn bloß zu befehlen, dann lacht er. Was soll er wegen unnützer Dinge Triebzeit blasen?« »Wegen unnützer Dinge«, klang es unerträglich schmerzvoll in Vater Savelisch Herzen nach. Aber er sprach die Worte nicht aus, sondern drückte nur des Diakons Hand, so fest er konnte. Ende des dritten Kapitels, gelesen von Schalkmar.